In der TVRK wurden eine einzelne Briefmarke und ein kleiner Briefmarkebogen herausgegeben, in denen die Straße Jomjong, Muster und Maßstab der Zuze und der modernen Architektur dargestellt ist. Die einzelne Briefmarke zeigt die Panorama der Jomjong-Straße, in der angenehme mehrstöckige Bauwerke und gigantische Hochhäuser perfekt harmonieren. Auf dem kleinen Briefmarkebogen ist die Nachtsicht der Jomjong-Straße wie des 70-stöckigen Hochbaus voll von prächtigen Schmucklampen zu sehen.